Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten. Und das ist furchtbar wichtig, weil alles, was im 20. Jahrhundert stattgefunden hat, speziell in Bezug auf Deutschland, das hat eine Wurzel und die liegt tief im 19. Jahrhundert, nämlich genauer gesagt im Jahre 1871 und 1875. 1871 die Gründung des Deutschen Kaiserreichs und das hat den Briten so viel Angst gemacht, dass sie 1875 im Londoner Parlament beschlossen haben, Deutschland muss zerstört werden. Und im Jahre 1880 haben wir in der englischen Zeitschrift Truce, 1890, Entschuldigung, haben die eine Karte veröffentlicht, wie sich die Briten die Aufteilung des europäischen Kontinents vorstellen. Und diese Karte ist extrem spannend, weil wenn man sich das genau anschaut, dann stellt man fest, dass praktisch der eiserne Vorhang hier schon eingezeichnet ist. German Republics, das heißt also auch schon eine Aufsplitterung des Deutschen Reiches in einzelne kleinere Republiken und hier rechts davon nur noch the Russian Desert, also Wüste nur noch daneben. Das heißt also, Russland haben die damals schon im Prinzip zur Zerstörung freigegeben und das Deutsche Reich natürlich auch. Und wenn man sich diese Karte jetzt nochmal sehr genau anschaut, dann ist klar, dass mit dem Ausgang des Ersten Weltkriegs nicht Ende sein durfte, weil dieser Zustand noch nicht erreicht war. Da war das Deutsche Reich noch ein bisschen hinter. Das heißt also, das British Empire hat mit allen Mitteln den Ersten Weltkrieg hergestellt, um das Deutsche Reich zu zerstören. Ich kann hier ganz klar sagen, dass unser Kaiser Wilhelm bis zur letzten Minute versucht hat, diesen Krieg zu verhindern und alles andere ist eine grobe, gemeine Lüge. Jetzt muss man natürlich da bei der Geschichte weitergehen und immer im Kopf behalten, die Zerstörung Deutschlands ist das Ziel seit 150 Jahren. Und ich schieße mal voran, wenn man das jetzt aus der Sicht eines Briten betrachtet, dann ist es extrem frustrierend. Man macht den Ersten Weltkrieg, macht den schändlichsten Friedensvertrag, den man sich vorstellen kann. Und es dauert keine 10 Jahre und Deutschland ist wieder Weltspitze. Dann stellt man den Zweiten Weltkrieg her, zerbombt die deutschen Städte, haut alles kaputt, was man kaputt hauen kann, baut die deutsche Industrie ab, klaut die ganzen Patente, entführt die Wissenschaftler etc. Und es dauert keine 10 Jahre und Deutschland ist schon wieder Weltspitze. Da muss man doch furchtbar frustriert sein. Und unter diesem Aspekt überlegen wir uns mal, warum wir heute diese Flüchtlingssache haben oder Migrationskrise und jetzt die Geschichte mit dem CO2. Und dazu gleich mal gesagt, Deutschland ist das einzige Land, das diesen Blödsinn mitmacht. Kein anderes Land macht diesen CO2-Blödsinn mit. Das machen nur wir. Dafür haben wir ja unsere liebe Frau Merkel. Okay, auf dem Weg zum Ersten Weltkrieg gab es für die Briten sehr schnell Probleme. Ihnen ging nämlich das Geld aus. Großbritannien hatte um 1900 ein Außenhandelsdefizit von 50%. Das entspricht ziemlich genau dem Zustand, den sie heute auch haben. Und die USA übrigens auch. Also hier dürfen wir nicht die reinen offiziellen Zahlen nehmen, weil sowohl die Briten als auch die Amerikaner in ihr BIP das Einkommen aus dem Finanzsektor mit hineinrechnen. Aber BIP heißt Bruttoinlandsprodukt und Geld produziert nichts. Und wenn also Einnahmen aus dem Geldsektor kommen und die sind sowohl in England als auch in den USA in der Höhe von 30% des BIP. Und jetzt nehmen Sie noch dazu das normale Außenhandelsdefizit, dann sind wir bei 40-50% Außenhandelsdefizit sowohl für die USA als auch für England. Donald Trump weiß das und deswegen arbeitet er auch daran, deswegen hat er diese Sache, dass er sagt, ich brauche Importzölle, weil ich will meine Außenhandelsbilanz gegen Null bringen, weil sonst die Welt nicht gesunden kann. Gut, das britische Pfund war 400 Jahre eine Spitzenwährung. Es hat in 400 Jahren nicht nur keine Inflation gehabt, sondern sogar 10% an Wert gewonnen. Allerdings im Ausgang des 19. Jahrhunderts klappte das nicht mehr. Wegen dieses hohen Außenhandelsdefizits mussten sie Geld drucken und das führt zwangsläufig zu Inflation. Wobei das heute auch nicht mehr gilt. Diese ganzen ökonomischen Regeln, die früher mal galten, gelten heuer nicht mehr. Wir sehen das ja, die Amerikaner drucken Geld nach Belieben und der Dollar bleibt immer noch irgendetwas wert. Er ist eigentlich nichts mehr wert. So, und da kam dann das Problem für die Briten, nämlich sie mussten Geldgeber finden, um ihren Krieg gegen das Deutsche Reich zu finanzieren. Und machen wir als Nächste. Weil auch eins. Jetzt. Damit diese Riesengeldmengen überhaupt zu kriegen waren, musste man schon etwas Gewaltiges bewegen. Und da ist man auf die Idee gekommen, in Amerika die 12, 13 größten Banken zusammenzuschließen zu dem Federal Reserve System. Um es gleich zu sagen, das System ist weder Federal noch Reserve. Es ist ein einziger Betrug und nicht zu vergessen, es ist bis heute ein System der Privatbanken. Es ist nicht so wie die Bundesbank oder die EZB, es sind Privatbanken, die das Recht haben, Geld zu drucken und an den Staat zu verleihen. Ohne das Geld von diesem Fed wäre der Erste Weltkrieg nicht möglich gewesen. Die Fed hat die Briten finanziert, die Franzosen und zu einem kleinen Teil auch das Deutsche Reich. Und ich sage hier bewusst zu einem kleinen Teil, weil das sehr, sehr wichtig ist. Jetzt bitte zwei zurück. Noch eins, ja. Genau. Der Zustand vor dem Ersten Weltkrieg ist hochinteressant, wenn man die Rüstungsausgaben der Länder anschaut. Und zwar stellen wir hier fest, durchgängig 1913 USA 312 Milliarden Dollar, Großbritannien 349, Frankreich 337, Russland 399, Deutschland 207. Ist das das Land, das unbedingt auf einen Krieg zustrebt? Ich würde sagen eher nicht. Und jetzt vergleichen wir das mit heute. Nächstes bitte. Das aggressive Russland. Schauen Sie sich die Zahlen an. Das ist die NATO, das ist Russland. Das ist das aggressive Russland. Vergleichen Sie die Zahlen von 1913, vergleichen Sie die Zahlen von heute. Und wir wissen, wer nicht aggressiv ist und wer keinen Krieg will. Kann man auch heutzutage sagen, wer die meisten Flugzeugträger hat, kann eigentlich nur aggressiv planen, weil ein Flugzeugträger ist eine reine Angriffswaffe. Seltenst eine Verteidigungswaffe, brauche ich nicht. Ja, dann kommt natürlich die Geschichte, warum sind die USA in den Ersten Weltkrieg auf Seiten der Entente eingetreten? Das ist eine ganz einfache Geschichte. 1916 wollte Deutschland, es ging Deutschland nicht gut. Man hatte Hunger, es fehlten die Männer auf den Feldern. Damals war die Landwirtschaft noch wirklich wichtig und der maßgebliche Faktor. Und wenn die Männer fehlten für die Feldarbeit, dann hungerte das Volk, so einfach war es. Und die Männer waren an der Front im Krieg und sind gefallen und standen für die Landwirtschaft nicht zur Verfügung. Also hat Deutschland gesagt, dass den Krieg sowieso nicht wollte. Komm Leute, lass uns aufhören, wir wollen Frieden machen, lass uns über Frieden reden. Die Briten haben gesagt, auf keinen Fall. Konnten sie auch nicht, weil ihre Kriegsziele ja nicht erreicht waren. Aber die Amerikaner, denen brannte plötzlich der Arsch. Weil sie haben gesehen, dass das Deutsche Reich 1916, 1917 eigentlich daran war, den Krieg zu gewinnen. Und was wäre passiert, wenn sie das passiert wäre? Dann hätten die Amerikaner ihre Riesenkredite, die sie an Frankreich, England und auch Russland ein wenig, die hätten sie nicht mehr zurückgekriegt, die hätten sie gerade abschreiben können. Das heißt, sie mussten dafür sorgen, dass dieser Krieg gegen Deutschland gewonnen wird, damit sie ihr Geld wieder kriegen können. Und zwar auch von Deutschland. Und jetzt kommt dann der interessante Punkt, nämlich an der Stelle. 1918 wurde ja das Deutsche Reich zur Aufgabe gelockt mit dem 14-Punkte-Plan von Präsident Wilson, der, wenn man ihn gelesen hat, wirklich ein Dokument reinsten Humanismus ist, der wirklich hätte Frieden schaffen können. Und das Deutsche Reich hat gesagt, klasse, da kriegen wir wirklich Frieden in Europa, wenn wir das machen, das funktioniert. Die Briten haben dafür gesorgt, dass nicht ein einziger Punkt von diesem 14-Punkte-Plan auch nur annähernd umgesetzt worden ist. Aber das Deutsche Reich hatte sich bereits entwaffnet, hatte sich zurückgezogen und war sozusagen schon beendet. Sie hatten keine Möglichkeit mehr, wirklich ernsthaft zu verhandeln. Und es stellte sich in Versailles heraus, dass das, was die Briten mit Deutschland machen wollten, nicht gut ausgehen kann. Und die Amerikaner haben dann sofort erkannt, wenn sie nicht rechtzeitig was anderes machen, dann kriegen sie auch von Deutschland ihr Geld nicht zurück. Und so haben die Amerikaner noch vor dem ganzen Friedensvertrag und dem ganzen einen Separatfrieden mit dem Deutschen Reich abgeschlossen, der ihnen erstrangig die Rückzahlung ihrer Kredite garantiert hat. Also die Amerikaner sind 1917 in den Krieg hineingegangen, um ihre Kredite zu sichern von England und Frankreich und haben anschließend ihre Kredite von Deutschland auch erstrangig gesichert. So ist das Ding abgelaufen. Deswegen sind die Amerikaner in diesen Krieg überhaupt hineingegangen. Und ich meine, die Geschichte mit der Lusitania, das ist eine ganz eigene Geschichte. Das wäre zu viel, heute darauf einzugehen. Ich kann nur so viel sagen, dieses Schiff wurde von den Briten, dem deutschen U-Boot-Kapitän, direkt vor das Torpedorohr platziert, mit allem Drum und Dran. Das Schiff war behindert, sie haben einen Kessel stillgelegt, damit es nicht so schnell laufen kann, dass es der deutsche U-Boot-Kommandant gar nicht treffen kann. Das war eine komplett aufgesetzte Geschichte. Aber wie gesagt, das ist eine eigene Geschichte, kann man mehr darüber lesen in diesen Büchern. So, was ist passiert nach diesem Krieg oder während dieses Krieges? Die Gewinne der US-Rüstungsindustrie sind explodiert. Und explodiert ist hier das einzig passende Wort. Nämlich, wir haben hier Steigerungen dieser Firmen, die an der Rüstung beteiligt waren. 300% ist die kleinste, 1172, das ist also 11-fache Steigerung der Gewinne, die durch diesen Krieg erzielt worden sind, nur auf amerikanischer Seite. So, jetzt waren die Briten aber immer noch in der Bredouille, was das Geld angeht. Und sie wollten versuchen, irgendwie ein System aufzusetzen, das ihnen auf Ewigkeit finanzielle Dominanz sichert. Und so haben sie 1923 auf der Konferenz in Genua versucht, ein System aufzusetzen, das das britische Pfund zur Leitwährung macht. Leitwährung heißt, dass diese Währung goldbasiert ist und feste Wechselkurse zu allen anderen Währungen kriegt. Eigentlich ein brauchbares System, aber mit einem Haken, wo ich später nochmal darauf zurückkomme, wo der Haken liegt. Und diesen Haken haben die Länder, die damals in Genua versammelt waren, schon sehr schnell erkannt und haben den Briten den Vogel gezeigt. Kommt nicht in Frage, haben sie gesagt. Fand also so nicht statt. Nun, der Weitergang der Geschichte in Deutschland ist ja mal so weit bekannt, aber auch nicht wirklich. Fakt ist, dass die NSDAP, Hitler, die ganzen Jahre von Großbritannien und USA aus finanziert worden ist. Speziell im Jahr 1933, kurz bevor Hitler Kanzler wurde, war die NSDAP eigentlich pleite und konnte nur überleben, weil sie Geld aus England und USA bekommen hat. 1930 rum, zwischen den Kriegen, man hatte ja Deutschland erstmal verboten, überhaupt Flugzeuge zu bauen und solche Sachen. Muss man sich mal klar machen. Ne? Ein Friedensvertrag und dann sagt man eben, ja, ihr dürft das nicht mehr bauen, ihr dürft das nicht mehr und eigentlich sollt ihr überhaupt keine Wirtschaft mehr machen. Es hatte die London Times im Jahr 1919 geschrieben, wenn Deutschland in den nächsten 50 Jahren wieder beginnt, Handel zu treiben, haben wir diesen Krieg umsonst geführt. Stand in der London Times 1919. Jetzt hat man auch eine Idee, ganz klar belegt, wer diesen Krieg wollte, warum man ihn wollte. Zerstört das Deutsche Reich. Es ist ungefähr so wie die Römer und die Punischen Kriege. Karthago delendam esse. So etwa ist es seit 150 Jahren mit den Briten und Deutschland. Aber es war klar für jeden, der sehen konnte, dass mit dem Ersten Weltkrieg eben kein Ende da war. Wir erinnern uns kurz an diese Karte. Dieser Zustand war nicht erreicht. Und man hat alles so aufgesetzt, dass der nächste Krieg kommen musste. Der französische Generaladmiral Foch hat sehr klar gesagt nach dem Versailler Vertrag, das ist kein Friedensvertrag, das ist ein 20-jähriger Waffenstillstand. Und genau so ist es gekommen. Die wussten genau, was sie taten. Die wussten ganz genau, was sie taten. Und die Sache ist eben die, um 1930 haben die Amerikaner schon angefangen, riesige Bomberflotten zu bauen. Während der Zeit hat man in Deutschland die besten Zivilflugzeuge gebaut, die allerbesten. Bereits 1932 gab es eine Focke Wulf 200, die konnte nonstop von Berlin nach New York fliegen mit etwa 40 Passagieren. Das haben die in 19 Stunden 55 gemacht, ohne Zwischenlandung. Und man hat dann beantragt von Deutschland, die Lufthansa war das, eine Linie aufzumachen, Berlin, New York, ohne Zwischenlandung. Und das wurde natürlich nicht genehmigt, weil es gab auf der ganzen Welt kein Flugzeug, mit dem man das hätte sonst machen können. Sie hätten diese deutschen Flugzeuge kaufen müssen, die Amerikaner und alle anderen, die diese Strecken dieser Art hätten bedienen wollen. Also dürfte das nicht sein. Die Deutschen haben gezeigt auf dem Weg nach Südamerika, wie das sein kann. Also man hat damals bereits in zwei Lecks nach Brasilien geflogen. Da haben wir noch erst Ende der 70er, Ende der 80er Jahre erst, haben wir das dann bei der Lufthansa gemacht, dass wir Europa, Südamerika nonstop geflogen sind. Vorher sind wir auch immer zwischengelandet mit dem Jumbo, mit der 707, mit der DC-8, immer zwischengelandet. Erst 50 Jahre später hat man das dann geschafft, was man damals schon mit der FW200 machen konnte. So, jetzt kommen wir mal zu meinem ganz großen Liebling, der für mich, wenn nicht der größte, aber einer der größten Verbrecher aller Zeiten ist, das ist Winston Churchill. Und er sagte sehr, sehr klare Sachen, weil er hat ja auch gesagt, die Geschichte wird gnädig mit mir umgehen, denn ich gedenke, sie selbst zu schreiben. Das ist übrigens die Geschichte, die er geschrieben hat, die dann bei uns in den Schulen gelehrt wird, seit 1949 bis heute. Es hat sich ja auch 1919 mit dem Versailler Vertrag Deutschland verpflichten müssen, immer zu lehren, dass sie die Alleinschuld am Ersten Weltkrieg haben. Das sind amerikanische Historiker, die das als das größte Verbrechen des 20. Jahrhunderts bezeichnen. Und wir dürfen eines nie vergessen. Der Erste Weltkrieg war die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Ohne den Ersten Weltkrieg hätte es keinen Adolf Hitler gegeben. Auf keinen Fall. Es wäre ein unbekannter Schildermaler irgendwo in Wien geblieben. Es hätte keinen Hitler gegeben und alles, was danach kam. Also von wegen hier Schuld bei Deutschen, ja, das können wir immer mit unserem Schuldkult, mit unserem wunderbar Asche auf unser Haupt, alles Blödsinn. Es ist einfach nicht wahr. Aber lesen wir doch, was er sagte. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass dieser Krieg nicht gegen Hitler oder den Nationalsozialismus geht, sondern gegen die Kraft des deutschen Volkes, die man für immer zerschlagen will, gleichgültig, ob sie in den Händen Hitlers oder eines Jesuitenpaters liegt. Das ist die direkte Fortsetzung dessen, was 1875 bereits im Londoner Parlament diskutiert und beschlossen worden ist. Aber dieser liebe Herr Churchill, der hat ja noch viel mehr gesagt. Er hat gesagt, wir haben 6 oder 7 Millionen Deutsche umgebracht. Möglicherweise werden wir eine weitere Million oder so töten, bevor der Krieg zu Ende ist. Das unverzeihliche Verbrechen Deutschlands vor dem Zweiten Weltkrieg war der Versuch, seine Wirtschaftskraft aus dem Welthandelssystem herauszulösen und ein eigenes Austauschsystem zu schaffen, bei dem die Weltfinanz nicht mitverdienen könnte. Deutschland war wirtschaftlich zu stark, das war das Verbrechen. Nun, die braven Deutschen haben diesem Mann 1955 den Karlspreis der Stadt Aachen verliehen mit diesem wunderbaren Text: Karlspreis der Stadt Aachen für Winston Churchill, Hüter menschlicher Freiheit, Mahner der europäischen Jugend. Wie verkommen muss man sein, so etwas zu tun? Es ist einfach nur ungeheuerlich. Aber gehen wir weiter. Es ist 1944, und das ist eigentlich auch interessant, diese 20-Jahres-Rhythmen, die sich da abzeichnen im Laufe des 20. Jahrhunderts. Wir hatten also 1923 die Konferenz in Genua, wo die Briten versucht haben, das Pfund zur Leitwährung zu machen. Und 1944 haben wir dann Bretton Woods. Das ist in Neuschottland, da in dem Eck, also Nordamerika, Osten. Da war diese große Konferenz und da haben sie es dann geschafft, den Dollar zur Leitwährung zu machen. Das war natürlich einfach, weil die Teilnehmer dieser Konferenz im Wesentlichen alle abhängig waren von den USA. Da war unter anderem zum Beispiel die polnische Exilregierung dabei, die in London saß. Ne? Und die hat gesagt, klar, logisch, passt uns, machen wir. Ne? Und mit diesem System von Bretton Woods hat man dann diesen Golddevisenstandard eingeführt. Wie ich schon sagte, eigentlich ein durchaus intelligentes und funktionsfähiges System. Es war so, dass der Dollar so fixiert war, dass eine Unze Gold den Wert von 35 Dollar hatte. Alle anderen Währungen hatten feste Wechselkurse zum Dollar und waren so praktisch auf Gold basiert. Bereits 1962 hat der Finanzberater von de Gaulle, der Herr Jacques Rueff, sehr klar festgestellt, wo der Hasenfuß bei diesem System liegt. Nämlich, wenn ausgerechnet die Nation der Leitwährung ein Außenhandelsdefizit erleidet, dann funktioniert es nicht mehr. Weil das System sieht vor, dass Außenhandelsüberschüsse sofort nach New York retransferiert werden, und zwar noch am selben Tag, um dann dort an die Defizitländer ausgeliehen zu werden gegen Zinsen. Ja, was passiert aber, wenn jetzt dieses Leitwährungsland selbst das Defizit erleidet? Dann taucht plötzlich dieses Defizit zweimal in den Bilanzen auf. Und es wäre sozusagen eine automatische Inflation. Das ist aber nicht passiert. Das ist nicht der Fall, weil ja das fixiert war. Und jetzt gucken wir uns an, was dann eben tatsächlich passiert ist. Es kam nämlich also erstmal 1952-53 der Koreakrieg, der ein einziges Kriegsverbrechen der Amerikaner war. Die Amerikaner haben in Nordkorea nach diesem Krieg kein einziges zweistöckiges Gebäude stehen lassen. Es gab in ganz Nordkorea kein einziges Gebäude mehr mit zwei Stockwerken. Die Bomberpiloten haben sich bitter bei ihrem Kommando beschwert, weil sie keine Ziele mehr hatten. Daraufhin hat das Kommando beschlossen, naja, dann schmeißt doch einfach die alten Bewässerungssysteme zusammen. Das ist doch auch was Feines. Und das haben die gemacht. Und das war dann der Punkt, warum anschließend Hungersnöte in Nordkorea waren, nicht wegen des Kommunismus. Also ich bin kein Freund des Kommunismus, wirklich nicht. Wenn Sie das Buch von meinem Vater gelesen haben, Der Weg vom Don zur Isa mit seiner Lebensgeschichte, wissen Sie, ich bin kein Freund des Kommunismus und mein Vater sowieso nicht. Aber der Grund dafür, dass in Nordkorea Hungersnöte waren, das war einfach, weil die Amerikaner die Bewässerungsanlagen zusammengeschmissen haben, die teilweise über 1000 Jahre alt waren. Und dann sagt man Misswirtschaft. Toll. Anderes Thema. Bei diesem Krieg haben die Amerikaner noch verdient. Das war praktisch der letzte Krieg, an dem sie wirklich verdient haben, weil der war von der UN und es gab ein UN-Mandat und die Amerikaner wurden bezahlt dafür, das, was sie gemacht haben, und die amerikanische Rüstungsindustrie hat wieder fett verdient. Anders im Vietnamkrieg. Der Vietnamkrieg hatte kein UN-Mandat. Und der Vietnamkrieg war eine Katastrophe für die USA. Und genau dieser Vietnamkrieg hat die Amerikaner restlos überfordert. Und das führte dazu, dass 1971 der Nixon, der Präsident Nixon, die Goldbindung des Dollars aufheben musste. So hat dieses System von Bretton Woods, und schauen Sie genau hin, es sind wieder 20 Jahre, ungefähr, diesmal 25, aber wieder so ein Zeitraum. Das ist immer der Zeitraum einer Generation. Man kann also sozusagen warten, bis eine Generation rum ist und die Alte, die das noch weiß, nicht mehr die Kraft hat, zu den Jungen zu sagen, hört mal zu, das kennen wir schon, passt auf, da geht ihr wieder in die Falle. 20, 25 Jahre reichen aus, um genau diesen Zustand zu überwinden. Jedenfalls, Nixon musste die Goldbindung aufgeben und das System von Bretton Woods hatte keine Grundlage mehr. Warum hat man an dieser Stelle nicht gesagt, okay, lassen Sie über ein neues System reden, was vielleicht diesmal länger und besser funktioniert? Die Antwort ist total einfach, weil zu dieser Zeit schon auf der ganzen Welt zu viele Menschen ihr Vermögen in Dollar hatten. Und die hatten natürlich kein Interesse daran, dass dieser Dollar plötzlich an Wert verliert. Also hat man gesagt, naja, dann machen wir einfach weiter, wir geben die Wechselkurse frei. Mancher wird sich hier noch erinnern, wie das dann war, Anfang der 70er Jahre, wo der Dollar dann von 4 Mark langsam runter ist, bis auf 2,60 Mark. Und ich habe mich gefreut, ich war 74 in den USA, da war das dann alles etwas einfacher für uns, weil ja die Mark mehr wert war. Aber es gab natürlich ein Riesenproblem anschließend. Nachdem der Dollar nur noch eine Luftnummer war, musste ein Grund erfunden werden, dass alle Welt Dollar haben will, haben muss sogar, weil eigentlich freiwillig hätte ihn keiner mehr haben wollen. Der Dollar wäre, wenn nicht etwas Gravierendes gemacht worden wäre, Stück für Stück abgefallen in seinem Wert, wahrscheinlich bis er unter der Mark gewesen wäre. Das wäre sicher richtig gewesen. Also, was macht man? Man erfindet den Petrodollar. Ganz einfache Geschichte. Saudi-Arabien, damals der größte Ölproduzent, man könnte fast sagen der einzige. Und dann geht man nach Saudi-Arabien und sagt, hört mal zu, ihr wollt doch weiter in Saus und Braus und Freuden leben. Da helfen wir euch, wir beschützen euch, aber nur, wenn ihr versprecht, euer Öl nur gegen Dollar zu verkaufen. Weil die Freiheit, kein Öl zu kaufen, die gibt es nicht. Öl ist im Prinzip ein Monopolgut, das jeder haben muss. Und das gilt bis heute. Weil Energie ist die Triebkraft unseres Wohlstands. Wo man früher, Wohlstand kann man eigentlich nur erreichen, wenn man Fremdarbeit für sich selbst benutzt. In Urzeiten waren das Sklaven, die man für sich hat arbeiten lassen. Dann hat man langsam Tiere für sich arbeiten lassen. Dann hat man entdeckt, die Wasserkraft, die Windkraft. Und jedes Mal, wenn man also eine Energie nutzbar machen konnte, ist der Wohlstand gestiegen. Und erst die thermischen Maschinen, Dampfmaschine, Verbrennungsmotor und so weiter, haben ermöglicht, dass wir den Wohlstand genießen können, den wir heute haben. Und damit sind wir im Prinzip direkt beim CO2, weil der CO2-Ausstoß ist quasi direkt proportional zum Wohlstand einer Nation. Wenn wir mal die Atomkraftwerke rausnehmen, die kein CO2 ausstoßen, aber dafür gewaltige Energie. Hier muss man sich schon auch mal fragen, warum uns Merkel die Dinge abgeschaltet hat. Es war ja auch so, dass, ich erinnere mich noch gut, in den 70er Jahren im Stern war ein Artikel, da stand, wenn es in Deutschland radioaktiven Niederschlag gibt, dann bei Ostwind. Weil man sagte, dass die Kernkraftwerke, die im Osten aus dem Sowjetblock kommen, nicht so sicher sind wie unsere. Und man sagt immer, die Deutschen sind wirklich richtig sicher. Und das hat sich ja auch über die ganze Zeit, wo wir die Dinger betrieben haben, so bewahrheitet. Wir hatten keine Havarie in Deutschland. Aber wir schalten die Dinger mal ab, weil Frau Merkel das so will. Gut. Das war der kleine Ausflug jetzt zu Energie, Wohlstand und CO2. Es ist natürlich sowieso pervers, wenn wir sagen, okay, CO2 ist jetzt der große Feind, dann schalten wir mal die Atomkraftwerke ab. Das passt mir irgendwie nicht so richtig in meinen Kopf rein. So, und jetzt sind wir mittendrin im CO2. Ich denke, manche werden sich hier erinnern. Der Stern hat so groß getitelt, die nächste Eiszeit kommt. Und das Geile dran, Entschuldigung, also aber wirklich, es ist wirklich das Geile dran ist, dass man damals sehr klar gesagt hat, das CO2 ist schuld. Wir haben zu viel CO2, deswegen kommt die nächste Eiszeit. Das muss man gerade mal sinken lassen. Das finde ich einfach toll. Und natürlich die andere Geschichte, Energie muss teurer werden, damit man Steuern ziehen kann. Und wir hatten schon vor 78 Jahren diese wunderbare Ölkrise, wenn wir uns noch erinnern. Ich weiß noch, diese autofreien Sonntage kann ich mich daran erinnern, oder wo man nur 100 fahren durfte und es war fantastisch. Ne? Also man war sich eigentlich auch auf der Autobahn einig, dass das mit den 100, das wollen wir nicht. Ich weiß noch genau, ich bin damals für einen kleinen Verlag mit dem Auto durch Deutschland gefahren ab und zu. Und dann kam so eine freie Strecke, wo man sicher sein konnte, da ist keine Radaranlage. Und plötzlich senkten sich überall die Hecks ab und wuff, Gurte Gas gegeben bis zur nächsten Brücke, wo man nicht sicher war, dass da nicht einer oben steht, dann wurde wieder gebremst. Also das war diese Energiekrise. Hat den Leuten damals auch nicht gefallen. Aber zum CO2 selbst. Das CO2 ist schwerer als Luft. Man kann also CO2 von einem Glas ins andere gießen. Das ist überhaupt kein Problem. Das CO2 ist eigentlich nur als Spurengas in unserer Luft zu bezeichnen. Wir reden also hier vom Promillebereich. Und das ist ja nun mittlerweile auch schon dem einen oder anderen aufgefallen. Und dann haben die gesagt, ja nee, aber in 6000 Meter Höhe, da hat sich also so eine CO2-Schicht gebildet. Und die ist die Böse, die reflektiert und die macht uns warm. Entschuldigung, ich war Kapitän. Ich bin durch die Lüfte geflogen, aber eine CO2-Schicht in 6000 Meter, die gibt es einfach nicht. Ist auch völlig unsinnig, weil CO2 sinkt zu Boden. Und der Boden ist auch der Bereich, wo es gebraucht wird. Die Pflanzen brauchen es. Wir brauchen es. Die Natur braucht es. Und deswegen sinkt dieses schwere CO2 zum Boden, wo es von den Pflanzen mit Wohlwollen aufgenommen wird. Dasselbe gilt übrigens für FCKW. Diese andere Sau, die man durchs Dorf getrieben hat, das Ozonloch, das angeblich durch das FCKW entstanden sein soll. Entschuldigung, FCKW ist noch viel, viel, viel schwerer als CO2. Das Zeug, das kann niemals da oben in die Ozonschicht reinkommen. Das ist vollkommen unmöglich. Es gibt ja auch kein Ozonloch mehr. Es ist ja schon erledigt. Der Punkt war, dass man vor dieser Ozonloch-Hysterie gar keine Möglichkeit hatte, zu messen, ob es ein Loch gibt. Und dann hat man irgendwann die Möglichkeit gehabt, das zu messen. Und dann hat man festgestellt, oh guck mal, über dem Südpol, da ist verdammt wenig Ozon. Und schon hat man was konstruiert, wo man sagt, oh, das ist anthropogen. Wir Menschen sind schuld. Wir müssen was verändern. Wir müssen irgendwas machen, dass es teurer wird, dass es besser wird und so weiter. Naja, man hat es gemacht. Mittlerweile weiß man, dass diese Ozonschicht, dieses Ozonloch, was ja auch ein blöder Begriff ist, es arbeitet, es schwingt. Es wird mal größer, es wird mal kleiner. Und warum es das tut, ist bis heute nicht geklärt. Man muss sich ja auch darüber klar sein, dieses Ozonloch kann man ja auch erst seit 40 Jahren maximal beobachten. Was war dann vorher mit dem Ozon? Keiner weiß es. Klimaerwärmung, ein ganz tolles Thema. Ich sag mal, wir haben keine Klimaerwärmung, sondern wir bewegen uns wieder in Richtung auf eine Klimanormalisierung zu. Wir hatten eine 500 Jahre Kaltzeit hinter uns. Während der Zeit der Gotik, also etwa von 1000 bis 1400, 1450, war es hier in Mitteleuropa im Durchschnitt 3 Grad wärmer als heute. Das war die Zeit, wo die berühmte deutsche Eiche überhaupt erstmals nach Deutschland gekommen ist. Die kam nämlich aus Portugal. Deswegen gibt es in Deutschland auch keine Eiche, die älter als 1000 Jahre ist, weil es vorher keine gab hier. Die Germanen kannten keine Eiche. Es war zu kalt. Gut, diese Eichen, die haben sich dann natürlich hier klimatisch angepasst, deswegen haben wir sie heute noch, aber deswegen sind sie auch nicht besonders stabil jetzt, weil sie eben eigentlich zu kalt ist für das Klima. Und diese Zeit der Gotik war eine Hochzeit in Mitteleuropa. Die Menschen hatten zu essen, sie hatten einen Gesellschaftsvertrag, der bedeutete teilweise 4-Tage-Wochen. Der bedeutete Tarifverträge. Da gab es Badehäuser, da war am Montag Badetag. Es war teilweise schon ein bisschen Sodom und Gomorra. In diesen Badehäusern, da herrschte große Lust, um das mal so auszudrücken. Und das hat sich erst geändert nach Kolumbus. Nämlich nachdem durch die Entdeckung Südamerikas die Syphilis importiert worden ist. Aber das ist ein anderes Thema. Da hat man dann plötzlich Jungfrauen geschätzt, weil man dachte, die könnten keine haben, was natürlich auch nicht stimmt. Zu diesem Thema. 1500 ist ein total wichtiges Datum in der Geschichte. Da sind nämlich viele Dinge passiert. Erstens mal 1492 die Entdeckung Kolumbus Amerika. Dann 1495 Bis 1495, während der Zeit der Gotik, war das Geldsystem ein ganz anderes, als wir das heute kennen. Es gab die sogenannten Brakteaten. Und diese Brakteaten, das waren schnell geschlagene, halbseitige Münzen, die mindestens einmal im Jahr verrufen wurden. Verrufen hieß, man musste an seinen Fürsten, der diese Münzen ausgegeben hat, die Münzen abliefern, die wurden eingeschmolzen und neu geschlagen und man bekam 10-20% weniger wieder zurück. Ein geniales System, das dafür sorgte, dass das Geld grundsätzlich immer im Umlauf war und niemand Geld horten konnte. 1495 hat Jakob Fugger der Ältere, später der Reiche, den Kaiser Maximilian überredet, dieses System zu ändern und den sogenannten ewigen Pfennig zu schaffen. Ganz wichtige Geschichte. Ewige Pfennig hieß, das Geld wurde nicht mehr verrufen. Das heißt, es mussten jetzt Steuern auf andere Weise eingetrieben werden und man konnte Geld horten. Und dadurch, durch das Horten des Geldes, wurde dem Umlauf das Geld entzogen, die Wirtschaft stockte. Und gehen Sie mal in die alten Pinakotheken und schauen Sie sich die alten Gemälde an, in der Reihenfolge 14., 15., 16. Jahrhundert. Und Sie werden feststellen, wo um 1500 ein Schnitt in diesen schönen Gemälden ist, bis 1500 sind sie farbenfroh, lustvoll und schön. Ab 1500, im 16. Jahrhundert, werden sie grau, man sieht verhärmte Gesichter und die Darstellung der Armut ist zu sehen. Machen Sie das mal. Schauen Sie sich mal in den Museen die Bilder auf diese Auffälligkeit hin an. Das ist aber nicht das Einzige. Was ist denn noch passiert mit dieser Umstellung des Geldsystems? Die Kirche hat Ablasshandel betrieben plötzlich. Was war die Folge? Die Reformation war die Folge. Es hat nur, wieder sind wir bei 20 Jahren, 20, 25 Jahre zwischen dem ewigen Pfennig und der Reformation haben wir wieder so einen Zeitraum. Was war die nächste Folge? Der 30-jährige Krieg etc. Alles aus einem einzigen scheinbar absolut nebensächlichen Grund, nämlich der Einführung des ewigen Pfennigs. Reformation, 30-jähriger Krieg, Geld wurde zum Gott, damals schon. Die Spanier, die Südamerika weitgehend zerstört haben, Genozide gemacht haben. Wobei sie das kaum mit Waffen gemacht haben, sie haben das gemacht mit Pockenviren, die sie zufällig dabei hatten. Die Spanier haben also nicht wirklich mit Waffen gewonnen, sondern eigentlich, weil sie den Amerikanern Krankheiten gebracht haben, die die nicht kannten und nicht überleben konnten. Wie gesagt, die Kaltzeit, die dann folgte und die sich eben jetzt langsam wieder normalisiert, wo wir hinkommen, wieder zu einem Klima, wie es vor 600, 700 Jahren hier schon war. Und es war damals mit Sicherheit nicht so schön warm, weil die Menschen zu viel geatmet oder zu viel CO2 auf andere Weise hergestellt haben. Betrachten wir uns überhaupt CO2-Emissionen, dann dürfen wir uns mal Vulkane anschauen. Also meine Großmutter hat mir noch erzählt von dem Ausbruch des Krakatau, der aber auch wiederum eine Kaltzeit gebracht hat. Die große Auswanderungswelle 1860 aus Deutschland erfolgte aufgrund eines dieser Vulkanausbrüche, weil es 4 Jahre lang wirklich kalt war und kaum geerntet werden konnte. Die Menschen sind schlicht verhungert. Das war die große Auswanderungswelle aus Deutschland nach USA. Die Auswanderungswelle der Iren dann um 1900 ist erfolgt wegen einer Kartoffelkrankheit. Es war so, dass die Iren die Kartoffel eingeführt haben. Dadurch waren die Menschen in Irland plötzlich so gut ernährt, dass sie sich verdoppelt haben. Und dann kam die Kartoffelkrankheit und da war aus damit. Und deswegen war die letzte große Einwanderungswelle in die USA aus Irland wegen der Kartoffelkrankheit. Hier haben wir mal so ein paar Ideen, was tatsächlich die Welt bewegt. Nichts davon war wirklich ernsthaft menschengemacht, außer nach dem Ersten Weltkrieg. Da haben die Briten über Deutschland Kartoffelkäfer abgeworfen. Das war die erste biologische Kriegsführung. Die Kartoffel ist nämlich nach Europa gekommen, ohne den zugehörigen Schädling. Und erst die bösartigen Briten wollten Deutschland schaden und haben diese Kartoffelkäfer dann gezielt über Deutschland abgeworfen. Ich weiß das, weil mir meine Mutter noch erzählt hat, sie ist 1915 geboren, dass sie als Schulkinder auf die Felder geschickt worden sind, um diese Kartoffelkäfer, die von den Briten abgeworfen worden sind, von den Feldern abzusammeln. Ja? Aber das waren ja die Braven, das ist so wie heute die guten Bomben auf Vietnam, Laos und Kambodscha gefallen sind und auf Dresden und so weiter, das waren ja alles gute Bomben, das war ja alles in Ordnung, auch die auf Irak und so weiter, die waren ja alle ganz fein, weil die brachten ja Demokratie. Gehen wir mal ein Stückchen weiter. Der Henry Kissinger, der hat das mal sehr schön formuliert, er sagt, wer die Lebensmittelversorgung beherrscht, beherrscht ein Volk. Wer die Energie beherrscht, kann ganze Kontinente beherrschen und wer das Geld beherrscht, kann die ganze Welt beherrschen. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was da so passiert ist in den letzten 100 Jahren, in den letzten 30, 50 Jahren. Lebensmittelversorgung, da ist nicht mehr viel zu machen, weil da sind wir ja von einem Zustand des permanenten Mangels in einen Zustand des permanenten Überflusses übergegangen. Also hier in Europa, der westlichen Welt, ist nichts zu beherrschen. Mit der Energie sieht die Sache schon ganz anders aus. Da sind wir nämlich wieder direkt beim CO2. Was macht man denn, um die Energie zu beherrschen? Man macht sie teurer. Wie bringt man Länder von ihrem Wohlstand weg, indem man ihnen die Energie verteuert oder wegnimmt? Das, was man Anfang der 70er Jahre gemacht hat mit der OPEC, der erste Versuch, und jetzt eben, wo man sagt, nee, wir müssen die Energie so teuer machen, dass ihr euch euren Luxus gar nicht mehr leisten könnt. Das mit dem Geld habe ich schon ausgeführt. Das wird von der City of London und der Wall Street beherrscht, wobei für mich die Nummer 1 die City of London ist und nicht die Wall Street. Weil nämlich zum Beispiel die Briten Sperrminoritäten bei einigen der Banken haben, die zum Federal Reserve System gehören. Und Sperrminorität heißt Kontrolle. Das Jahr 1990. Nun, wir haben ja alle noch im Gedächtnis Wiedervereinigung und so weiter und so weiter. Ich sage hier mal ganz klar, diese Geschichte mit dem Mauerfall und alles, das war weder Zufall noch irgendwie, das war durchgeplant. Ich selbst, der Onkel von meiner Frau, der war ein Fünf-Sterne-General und in der nuklearen Planungsgruppe in Shape. Und der sagte mir damals, alles, was wir erfahren über nukleare Planung, ist mindestens 5 Jahre alt. Und hier mache ich einen kleinen Ausflug. Denken Sie dran, der INF-Vertrag, der jetzt gekündigt worden ist, wo alles auf Russland zeigen, die hätten da den Vertrag gebrochen, deswegen war der obsolet. Es dauerte nur Wochen, bis die USA nach dieser Vertragskündigung ihre ersten Raketen getestet haben, die genau diesem Vertrag widersprechen. Und jetzt erinnern Sie sich kurz, das ist 5 Jahre alt, die Planung, die wir erfahren. Das heißt also, dass die Kündigung von diesem IMF-Vertrag bereits vor 5 Jahren beschlossen worden ist von den USA und der NATO. Und nicht die bösen Russen, das waren. Aber das war jetzt nur ein kleiner Ausflug. 1990, also ja, ich sage ja, von diesem General, da hatte ich das Papier in der Hand im Februar 89. Da stand in diesem Papier wunderschön geschrieben, dass im November 89 die Mauer fallen wird. Und er hat mir dieses Papier gezeigt mit den Worten, hast du so einen Blödsinn schon mal gesehen? Und als dann der 9. November 89 kam, ich kann Ihnen sagen, so haben sich meine Haare noch nie aufgestellt. Weil mir da klar wurde, Moment, was uns hier vorgeführt wird, das ist eine Riesenshow. Das hat nichts damit zu tun, was wirklich das Volk wollte oder sonst was. Das war von Anfang an durchgeplant. Und auch, wie dann anschließend diese Wiedervereinigung abgelaufen ist. Das wollten die Bürgerrechtler der DDR so nicht haben. Die wollten das nicht. Man hat uns ja auch damals gesagt, ach ja, dann sprechen wir mal über eine Verfassung für Deutschland und stimmen darüber ab. Naja, das ist jetzt genau 30 Jahre her. Haben wir immer noch nicht. Das Argument war, ja, das muss jetzt ganz schnell gehen, weil die Sowjetunion löst sich ja auf und dann können die das nicht mehr unterschreiben und so weiter, solches dummes Zeug. Ne? Und dann hat der Kohl mal eben, man könnte es ein Dekret nennen, gesagt, okay, die D-Mark gilt jetzt für beide Teile Deutschlands. Damit hat er das Todesurteil über die DDR-Wirtschaft gefällt und das hat er sicher nicht gemacht, ohne dass der liebe Herr Busch vorher gesagt hat, jojo, so soll das laufen. Weil die Amerikaner brauchten diese Wiedervereinigung. Nach der Haager Landkriegsordnung hätten sie sowieso einige Jahre später den Status von Deutschland ändern müssen. Und so haben sie sich dem entzogen. Denn was ist passiert mit der Wiedervereinigung? Die Russen sind abgezogen, komplett. Ohne Wenn und Aber und haben gesagt, okay, das war's, ihr seid frei, macht, was ihr wollt. Wie weit ist es hier nach, Rammstein? Wir wissen, wo die Amerikaner heute noch sitzen, wo immer noch ihre Atomwaffen stehen. Genau aus diesem Grund brauchten die Amerikaner diese schnelle Wiedervereinigung, die ausschloss, dass wir tatsächlich mit den Bürgerrechtlern der DDR und alle zusammen schön langsam über eine gemeinsame Verfassung überhaupt reden, sagen, Moment, ihr habt auch ein paar gute Elemente in eurer. Vergessen wir bitte nicht, die DDR hatte eine Verfassung. Wir haben ein Grundgesetz, das haben wir bis heute. Und in diesem Grundgesetz steht ganz vorne drin, das ist ein Provisorium. Das heißt, die DDR-Bürger haben eine Verfassung gegen ein Provisorium eingetauscht. So ganz freiwillig haben die es auch nicht gemacht. Aber ich rufe hier gerade ein bisschen aus. Der Punkt ist jedenfalls, dass 1990 die Welt unipolar geworden ist. Bis 1990 musste der Kapitalismus immer beweisen, dass er das bessere System für die Menschen ist. Dieser Nachweis ist mit dem Jahr 1990 entfallen, weil er hatte ja gesiegt, der Kapitalismus. Und von dieser Zeit an konnte der Kapitalismus seine hässliche Fratze zeigen und hat sich zum Turbokapitalismus und Raubtierkapitalismus gewandelt. Und das ist das, was wir heutzutage erleben. Das ist übrigens auch das, was Putin meinte, als er sagte, die größte geopolitische Katastrophe war das Ende der Sowjetunion. Weil eben dieser Wettbewerb zwischen den Systemen mit diesem Jahr beendet war und wir heute diesen Wettbewerb nicht mehr haben. Wo doch eigentlich immer gesagt wird, die westliche Philosophie heißt Wettbewerb. Und genau da, wo wir ihn eigentlich bräuchten, nämlich in den Systemen, da gibt es ihn nicht mehr. Es gab noch ein Land, das hier rausgeguckt hat, und das war Jugoslawien. Jugoslawien ist diesen berühmten dritten Weg gegangen zwischen Marktwirtschaft und Kommunismus. Und ich war sehr oft in Jugoslawien, es war wunderschön, es war wirklich schön. Und die Menschen waren gut und alles war in Ordnung. Aber genau dieses übrig gebliebene Beispiel, Muster eines anderen, eines dritten Weges zwischen Kapitalismus und Kommunismus, das musste verschwinden. Das war zu gefährlich, dass man vielleicht gesagt hätte, nee, Moment, da gibt es doch noch was. Und das funktioniert. Und es ist übrigens so, dass der Gorbatschow später gesagt hat, das war das, was er eigentlich für die Sowjetunion wollte. Er wollte keinen Kapitalismus, er wollte so etwas, etwa wie es Jugoslawien gemacht hatte. Und auch die Bürgerrechte der DDR wollten eigentlich mehr in Richtung dessen gehen, was in Jugoslawien sich schon als sehr gut funktionsfähig und sehr sozial herausgestellt hat. Genau aus diesem Grund musste dieses Jugoslawien von der Landkarte verschwinden. Aber es ist natürlich noch was ganz anderes passiert mit dem Jahr 1990, nämlich man konnte plötzlich die Schleusen aufmachen. Und hier komme ich jetzt wieder auf das Geldsystem. Wir müssen uns klar sein, alle Regeln und Gesetze, die mit Geld zu tun haben, mit dem Umgang mit Geld, haben überhaupt keine Basis in irgendeinem Naturgesetz. Die Natur kennt kein Geld. Deswegen kann man den Umgang mit Geld und die Regeln dazu nach Belieben verändern und wird niemals gegen ein Naturgesetz verstoßen können. Und genau das hat man von 1990 an gemacht. Man hat plötzlich die Märkte entfesselt. Ein tolles Wort. Ja, die Märkte werden das schon regeln. Tun sie nicht, das wissen wir heute. Aber das ist das, was passiert ist. Und deswegen konnten auch plötzlich die Amerikaner nach Belieben Geld drucken. Und die Welt hat es einfach akzeptiert. Der größte Schuldner der Welt sind die USA. Sie haben nominal irgendwo 25.000 Milliarden Dollar Schulden. Es gibt, außer jetzt, wenn wir Luxemburg, Norwegen oder irgendwelche Ölproduzenten weglassen, kein Land des Westens, das nicht so verschuldet ist, dass man ganz klar sagen kann, niemals werden diese Länder ihre Schulden zurückbezahlen. Wir erleben heute Taschenspielertricks, dass uns dann gesagt wird, ach, der deutsche Schuldenstand ist gesunken. Da habe ich ein Problem damit, weil ich habe keine Zahlen gesehen, wo irgendwelche Kredite zurückgezahlt worden sind. Wie kann ein Schuldenstand sinken, wenn keine Kredite zurückbezahlt werden? Wir sind ja noch nicht mal in der Lage, die Zinsen richtig zu bezahlen. Also wir haben zurzeit die berühmte schwarze Null von Schäuble, da kann der Schäuble nichts dafür. Das liegt an der Nullzinspolitik der EZB, weil nämlich unser Zinsdienst von Deutschland von über 60 Milliarden auf unter 30 Milliarden zurückgegangen ist, weil wir teilweise Negativzinsen kriegen auf deutsche Staatsanleihen. Also auch hier stimmt es hinten und vorne nicht. Machen wir den nächsten. Wir haben natürlich dieses berühmte 2001, Anschlag auf das WTC. Und hier ist auch mal angemerkt, dass es seit 1941 keine Kriegserklärung mehr gegeben hat. Obwohl über 250 Kriege geführt worden sind, fürnämlich von den USA. Hier 2001 ist praktisch etwas in dieser Art passiert, nämlich dieser Krieg gegen den Terror war eigentlich eine Kriegserklärung gegen alles und jeden und jedes Land und jeder Mann auf der Welt, weil der Krieg gegen den Terror ist natürlich so wachsweiß, da kann man überall sagen, Terror. Wir dürfen uns mal angucken, in USA dieser Homeland Security Act, der ist eigentlich auch das Ende des Rechtsstaats, weil dieser Homeland Security Act gestattet es in den USA, jeden jederzeit zu inhaftieren, ohne Recht auf Anruf, ohne Recht auf Anwalt, auf unbestimmte Zeit, wenn man sagt, ich verdächtige dich, du bist ein Terrorist zu sein. Dasselbe Gesetz gibt es übrigens in England auch. Das ist auch eine Geschichte mit dem Brexit, weil dieses Gesetz kollidiert natürlich mit europäischem Recht. Also es ist so eine kleine Facette, warum die Briten eigentlich in der EU gar nichts verloren haben, weil ja nicht mal ihr internes Recht irgendwo mit EU-Recht kompatibel ist. Ich persönlich traue mich nicht, nach England zu fahren oder nach Amerika. Nee, schon lange nicht mehr. Und es ist lange her. Ja, 2003, der Irak wird zerstört. Wir wissen es, Lügen ohne Ende, vorsätzliche. Erinnert sich noch jemand, wer Hans Blix war? Der Schwede, der von der UNO dorthin geschickt worden ist in den Irak, um zu gucken, ob es da Massenvernichtungswaffen gibt. Der Hans Blix, der gesagt hat, nein, die gibt es nicht. Jemals wieder was von dem Herrn Blix gehört? Nee. Ja, dasselbe gilt für die, wie hieß sie, die Schweizerin, die in Syrien die Untersuchungen gemacht hat für die UNO wegen dieser angeblichen Giftgasattacken von Saddam, die dann zurückgekommen ist und gesagt, nee, der war das nicht. Überhaupt nicht, ist überhaupt nicht klar, ob es überhaupt Giftgasgas. Von der Dame hat man auch nichts mehr gehört, ist auch dezent zur Seite gestellt worden. Okay, die leben wahrscheinlich noch, aber sie haben keine Stimme mehr. Das ist das Wesentliche. Die Zerstörung des Irak ist ein Bruch in der Geschichte der UNO, weil man hier erstmals einen Terminus verwendet hat. Also es ist ja so, dass die UN tatsächlich bei dem Irak ein Mandat gegeben hat, dort einzugreifen. Aber dieses Mandat beinhaltete den Satz, dass man alle notwendigen Mittel anwenden darf. Nun, das hat der Herr Bush gemacht. Danke. Das war sehr schön, der Dings. Genau das hat er gemacht, und zwar nach seinem Gusto. Und bei Libyen hat man denselben Terminus wieder angewendet. Auch hier wurde eine Flugverbotszone gesagt. Ja, schön. Wiederum unter Anwendung aller notwendigen Mittel. Auch das hat man gemacht. Nun, wir wissen, was aus diesen beiden Ländern passiert ist. Und jetzt wissen wir auch, warum Russland bei der Flugverbotszone über Syrien sein Veto eingelegt hat. 2003 hatten sie noch nicht so den... ich habe jetzt gerade einen kleinen Fehler gemacht. 2003, das waren die Amerikaner ohne UNO. Das war 1991 die Geschichte mit dem Irak, wo dieser Terminus das erste Mal angewendet wurde und wo die Amerikaner dann eben auch reingegangen sind und alles kaputt gehauen haben, was ihnen in die Finger gekommen ist. Nicht zu vergessen, die Embargos und Sanktionen, die dann folgten, dass keine Medikamente mehr rein durften, keine Lebensmittel mehr etc., die also eine halbe Million Kinder das Leben gekostet haben und noch ein paar mehr Menschen im Irak. Aber das war ja alles nur, um die Menschen zu retten, um sie vor den grausamen Taten ihres Diktators zu schützen, der wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen wäre, so viele Menschen umzubringen, wie eben auch in Libyen. Syrien, ja, sind wir heute wieder ganz aktuell drin. Ich sage hier gleich mal, was der Trump da macht, ist schlicht und einfach genial. Es ist unglaublich, was der Mann macht. Ich prognostiziere hier mal, dass er das schafft, auf diesem Wege Syrien wieder zu einem Land zu machen. Wir haben es ja schon gesehen, dass sich die Kurden jetzt unter den Schutz von Assad gestellt haben. Die syrischen Truppen sind wieder vor Ort, stellen sich den Türken entgegen. Es hat eine Waffenruhe gegeben, wo der Erdogan erst gesagt hat, mit dem rede ich überhaupt nicht. Dann brauchte der Vizepräsident Pence, der brauchte gerade mal 3-4 Stunden. Und schon hieß es, okay, wir machen mal 5 Tage Waffenruhe. Und spannend wird es werden, weil ja zum Ausgang dieser 5 Tage man sich dann in Sotschi trifft bei Putin. Also hier passieren Dinge, die sind sehr, sehr hoffnungsvoll, weil es wird ja hier in den Medien und überall immer gesagt, ja, der böse Trump ist natürlich schuld, dass die Türken überhaupt reingegangen sind. Völliger Blödsinn. Das Beispiel hat gezeigt, dass eben gerade bei Kobane die Türken gnadenlos dahingeschossen haben, 100 Meter neben die amerikanischen Stellungen. Und es war reines Glück, dass kein Amerikaner verletzt oder getötet worden ist. Das war dem Erdogan völlig wurscht. Die Europäer, die stehen hier, unsere Frau Merkel, die ruft dann zweimal an bei Erdogan und sagt, hör mal zu, das ist nicht nett, lass das doch, Beste. Ne? Toll, das beeindruckt den Erdogan wirklich sehr. Ne? Was macht der Trump? Der sagt, hör zu, ich will nicht mit dir einen Krieg haben, wo wir aufeinander schießen. Das kommt nicht in Frage. Ich ziehe meine Soldaten ab. Aber wenn du da reingehst, dann zerstöre ich deine Wirtschaft. Und er hat innerhalb von 24 Stunden das Gesetz durch den Kongress gebracht, dass er das darf. Und er hat angefangen, okay, mit lächerlichen kleinen Maßnahmen. Nämlich, dass er sagt, du und du und du, deine Konten friere ich ein oder so. Ja, das wird den einzelnen Individuen vielleicht nicht gefallen, weil es gibt sicher einige Türken, die in den USA Konten haben, im Gegensatz zu Persern. Die Iraner haben keine. Das ist schon mal klar. Also da hilft das nicht, aber der Türkei hilft das. Und das war ja nur der Anfang. Und da hat er gesagt, Leute, ich meine es ernst. Und weil Trump Trump ist, kann man sich darauf verlassen, dass es ernst nimmt. Und was ist passiert? Sein Vizepräsident fliegt hin und verkündet Waffenpause. Okay. Wo ist der Unterschied zwischen Waffenstillstand und Waffenpause? Das ist also kosmetisch. Aber jedenfalls schweigen für 5 Tage die Waffen. Und er sagt den Kurden, Leute, zieht euch mal zurück. Lasst den Erdogan erstmal ins Leere laufen. Und dann schauen wir weiter, was Putin sagt. Weil der Putin ist derjenige, der Trump hat den Putin in eine extrem beschissene Position gebracht an dieser Stelle. Das muss er sich mal klar machen. Weil er ja auf einer Seite mit den Türken kann und will, auf der anderen Seite aber auch Assad unterstützt. Der sitzt also jetzt da wirklich zwischen den Stühlen und es wird spannend sein, ob es ihm gelingt, da den Königsweg durchzufinden und dem Erdogan zu sagen, hör zu, retour, es geht nicht. Das erfahren wir jetzt in 4 Tagen. Aber das war jetzt ein kleiner Ausflug in die direkte Politik. Der Punkt ist bei dem Ganzen, dass die USA grundsätzlich Länder angreifen und zerstören, die sie nicht mit der Finanzwaffe kontrollieren oder disziplinieren können. Wir haben es ja schon erlebt, wenn der Iran gesagt hat, ich verkaufe jetzt Öl nicht nur gegen Dollar, sondern auch gegen Euro oder sonst was. Das bekam ihn immer nicht gut. Bei Gaddafi war es ganz ähnlich. Der lebt nicht mehr. Und wenn wir uns diese Länder betrachten, dann fällt eines auf. Libyen hat überhaupt keine Verschuldung. Irak auch nicht. Syrien hatte gerade mal 12% Staatsverschuldung. Wir liegen da irgendwo bei 80. Russland ist mittlerweile unter die 10%. Etc. Also alle Länder, die man nicht vom westlichen Kapital mit der Finanzwaffe kontrollieren kann, die sind in großer Gefahr, angegriffen zu werden. Der Punkt bei der ganzen Geschichte ist, dass wenn das Finanzsystem zerbricht, so wie es jetzt läuft, dann haben die in den USA Bürgerkrieg. Weil man muss sich klar machen, dass die Welt natürlich nicht mehr für nichts Waren in die USA liefern wird, wenn sie nicht bezahlt werden. Und die USA können sie nicht bezahlen. Sie müssten also praktisch ihre Importe um etwa die Hälfte reduzieren. Und da hatten die USA ganz spezielle Probleme. Es gibt nämlich auf der Welt ein Land, das wirklich mit Sanktionen zu treffen wäre, und das sind die USA. Seit 50 Jahren wird in den USA keine einzige Uhr mehr hergestellt, seit etwa 30 Jahren kein Unterhemd, keine Unterhose, keine Socke und kaum Schuhe. So geht das mal los. Schrauben Sie mal hier diese Computer auf, wo dann draufsteht Made in USA. Da können Sie mal suchen, ob Sie einen Chip finden, wo draufsteht Made in USA. Da ist alles Mögliche drauf. Indonesien, China, Malaysia etc. Aber nicht Made in USA. Das Zeug wird zusammengeschraubt in Taiwan oder China oder sonst wo. Und dann geht es über die USA, dann kommt ein Stempel drauf, da steht dann drauf, ja, USA, wunderbar. Die Kleidungsstücke, die wir aus USA kriegen mit amerikanischen Marken, Sie glauben doch nicht, dass ein Stück davon in Amerika genäht wird. Und genau das ist das, was Trump weiß. Und das ist genau das, was Trump die Bauchschmerzen macht. Und das ist genau das, was er zurückführen will. Warum er mit China so verhandelt. Warum er versucht, eben durch Zölle die eigene Produktion wiederherzustellen, um eine ausgeglichene Handelsbilanz zu kriegen. Und jetzt kommt der Punkt, wenn er das erreicht, und das wird er spätestens in seiner zweiten Amtszeit erreichen, er kriegt ihn, dann wird es spannend. Weil in dem Moment kann er alles tun. In dem Moment kann er sich hinstellen und er wird das tun. Und sagen, liebe Welt, ich annulliere alle Schulden der USA. Ich zahle sie nicht. Ich setze die einfach auf Null. Und bitte Rest der Welt, fühlt euch frei, dasselbe zu tun. Und jetzt überlegen wir mal ganz kurz, was dann passieren könnte. Wenn mit dem Punkt jetzt oder heute Mitternacht alle Schulden annulliert werden, und von mir aus auch alle Guthaben. Würde dann irgendetwas anderes von dieser Welt verschwinden? Am nächsten Tag würde das Getreide genauso wachsen und die Kühe würden ihre Milch geben und es würde niemand merken, was da überhaupt passiert ist. Erst vielleicht am Monatsende, wo man dann überlegen muss, ja okay, wie kommt jetzt das Geld wieder aufs Konto und so weiter. Aber in dem Moment, wo das passiert, würde das niemand bemerken. Weil er würde mit dem, was er in der Tasche hat, zu seinem Milchmann gehen und sagen, zu seinen Brötchendinger und die Brötchen holen. Einfach mal das Gedankenexperiment selber in Ruhe durchdenken. Was würde passieren, wenn man über Nacht alle Schulden und Guthaben annulliert? Und es ist nicht so, dass das theoretisch ist. Das ist ja schon passiert. Nur nicht weltweit, sondern mit Staaten in Afrika. Man hat in den 70er, 80er Jahren Staaten in Afrika die Schulden einfach gesagt, ihr könnt das sowieso nicht bezahlen, wir erlassen euch das. Okay, das waren nicht die größten, wirtschaftlich sowieso nicht interessant, aber man hat es schon gemacht. Es ist also nicht rein theoretisch, was ich hier sage. Aber bis es soweit ist, dass die USA eben ihr Außenhandelsdefizit einigermaßen unter Kontrolle haben, ist es notwendig, dass dieses System mit allen Mitteln am Leben erhalten wird. Und das wird eben mit hemmungsloser Geldschöpfung gemacht. Wir haben es ja erlebt 2008, wo dann die EZB angefangen hat, Kredite aufzukaufen und dies und das und Geld hineinzupumpen. Wir reden hier von 60 Milliarden pro Monat, was da stattgefunden hat, etc. Und wenn man sich das mal überlegt, die DDR hat 89 oder 88, ich weiß nicht mehr genau, wie das Jahr war, mit Franz Josef Strauß damals noch, einen Kredit von 1 Milliarde D-Mark bekommen, damit sie weiterleben kann. Das sind also 500 Millionen Euro. Und jetzt stellen wir mal dem entgegen, was man da 2008 mit Griechenland gemacht hat, wo da plötzlich 300 Milliarden Euro zur Verfügung standen, um Banken zu retten. Lehman. 300 Milliarden. Und das war gerade mal, wie viel? 20 Jahre später. Dass wir eine Idee haben, was mit unserem Geldsystem passiert ist in dieser Zeit. Wir reden hier um einen Faktor 600 Mal mehr für die Rettung der Banken, als man damals für die Rettung der DDR-Probleme aufgewendet hat. Nur, dass man so eine Vorstellung bekommt, was mit unserem Geldsystem überhaupt passiert ist. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück auf diese CO2-Geschichte. Nochmal im Ganzen betrachtet, immer die Überschrift, Deutschland muss zerstört werden. Okay, es war so, 1949, als die NATO gegründet wurde, gab es eine klare Ansage. Jedenfalls haben das die Leute, die da dabei waren, dann hinten nachgesagt, haben sie gesagt, die NATO ist gegründet worden, to keep the Russians out and the Germans down. Also die Russen außen vorhalten und die Deutschen unten halten. Allein unter diesem Aspekt braucht man die NATO heute eigentlich nicht mehr, weil wir haben Frau Merkel. Die macht das mit dem Deutschland unten halten perfekt. Da ist in diesem Sinne die NATO schon überflüssig. Aber das Problem für die Amerikaner ist, dass sich das gesamte Weltgeldsystem dramatisch verändert. Wir hatten schon die Geschichte mit den BRICS-Staaten, die ihr eigenes System angefangen haben aufzusetzen. Die Chinesen fangen an, Dollaranleihen langsam abzustoßen. Die Russen sind runter auf 7%, was sie mal hatten an Dollaranleihen. Die gehen also praktisch komplett raus. Es gibt mittlerweile diverse Verträge zwischen Russland, China, Indien, Iran und so weiter. Auch die Türkei übrigens seit ein paar Wochen, die schon ausgemacht haben, sie handeln nur noch in Landeswährungen ohne den Dollar. Vor 4 Jahren hatte ich ein Gespräch in Berlin mit dem chinesischen Botschafter Mingde und der hielt einen Vortrag, der sagte eben, China geht off the Dollar mit seinem Handel. Und damals noch sagte ich zu ihm, wie ist das denn jetzt? Wie steht der denn da zum Euro und zum Rubel? Und beim Rubel... Und jetzt überlegen wir uns, was passiert ist 2014 mit der MH17, wo man die Sanktionen gegen Russland gegeben hat. Was ist in dieser Zeit zwischen China und Russland passiert? Die sind Freunde geworden. Die machen zusammen. Die handeln mittlerweile in ihren Landeswährungen untereinander. Die Verträge werden nicht mehr über den Dollar abgeschlossen. Das heißt, dieser Petrodollar, der ist ganz, ganz wackelig geworden. Also zum Beispiel Iran verkauft sein Öl an China doch nicht über Dollar, etc. Diese Dinge. Auch Syrien handelt das Öl nicht unbedingt in Dollar. Also hier gibt es ein Riesenproblem für die USA, weil der Petrodollar anfängt zu zerbröseln. Und jetzt muss man schauen, wie kann man es schaffen, dass wir einen Ersatz oder zumindest einen Zusatz für diesen Petrodollar schaffen. Und hier ist wahrscheinlich nicht der einzige Grund, aber das spielt sicherlich mit rein, dass diese CO2-Zertifikate und was da nicht alles erfunden wird für das CO2, die werden alle in Dollar gehandelt. Und wo? In London natürlich, wo denn sonst? Und ich meine, da kriegt man ja nicht viel von mit, da wird ja nicht viel darüber erzählt, was da gemacht wird, außer, dass man ab und zu mal Meldungen hört, wie viele Milliardenbetrügereien mit diesem Emissionsrechtehandel schon gelaufen sind. Da hat man eine Idee, um welche Summen es da geht. Und wenn man jetzt überlegt, dass man die ganze Welt auf eine CO2-Steuer kriegt, dann hat man plötzlich genau das, was man haben will, nämlich eine Weltinstrument, mit der man von der ganzen Welt Geld einzieht, und das findet natürlich in Dollar statt. Und für mich persönlich der Hauptpunkt ist, dass eben wirklich nur das blöde Deutschland das einzige Land ist, das diesen Schmarrn ernst nimmt. Es gibt kein Land auf der Welt, das sagt, ja, wir schalten jetzt unsere Kohlekraftwerke oder irgendwas ab. Nee, in China wird jeden Tag ein neues gebaut. Aber das ist ja toll, wenn wir dann in 20 Jahren eins abschalten. Das ist überhaupt so eine Geschichte unserer Politik, dass man uns heute immer sagt, das und das kostet so und so viele Milliarden, Klammer auf, in den nächsten 8 Jahren, in den nächsten 5 Jahren, in den nächsten 10 Jahren. Das heißt, man gibt uns überhaupt keine konkreten Zahlen mehr. Man muss immer erst den Dreisatz anwenden, damit man überhaupt eine Idee hat, was das, was man uns da aufbürdet, dieses Jahr kostet oder nächstes Jahr. Nein, die Zahlen werden immer genannt bis zum Jahr 2030, bis zum Jahr dahin, bis zum Jahr dahin. Auch wenn Gesetze gemacht werden, dann wird gesagt, ja Moment, in 2 Jahren wird das und das dann Gesetz. Eine tolle Methode, weil wenn etwas in 2 Jahren passieren soll, dann geht heute keiner auf die Straße. Aber wenn es dann in 2 Jahren soweit ist, dann sagen sie, ja wieso, das ist schon beschlossen, das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Das sind die Dinger, die heutzutage laufen. Das ist das, was seit über 20 Jahren die Gewerkschaften machen. Die sagen, wir fordern 6,5% Lohnerhöhung, Klammer auf, ganz kleine Klammer, für die nächsten 2 Jahre. Und dann wissen sie ganz genau, 60% von dem, was sie fordern, kriegen sie. Dann sind wir irgendwo bei 4% auf 2 Jahre. Das heißt, das ist unter dem Inflationsausgleich, was die überhaupt fordern. Und das ist ein Ding, das weiß ich von dem Fritz Schösser damals persönlich, der mir das gesagt hat. Das ist alles große Show, was wir hier machen. Das ist vorher schon längst abgesprochen. Das ist überhaupt nichts. Das könnt ihr alles vergessen, was da läuft. Das ist das, was er mit uns macht. Und das ist mit dem CO2 nicht anders. Auch hier, da wird jetzt ein Gesetz gemacht, ja, okay, 10 Euro pro Tonne irgendwas. Ne? Wie immer man das dann wirklich messen will oder bemessen will. Aber, Klammer auf, steht schon dahinter, ja, wenn nötig, wird das dann höher. Die Frage ist, wann ist es denn nötig? Wer bestimmt denn, ob und wie viel nötig ist? Da werden wir mit Sicherheit nicht gefragt. Und wer profitiert davon? Und nochmal, um darauf zurückzukommen, auf das Deutschland. Deutschland ist Exportweltmeister. Und das muss man sich schon mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben in Deutschland also 80 Millionen Menschen. In China sind es 1,6 Milliarden, das sind also 20 Mal mehr. Und China ist da als Exportweltmeister in direkter Konkurrenz zu uns. Jetzt muss man sich aber dann schon mal klar machen, dass praktisch, selbst wenn wir die gleiche Menge an Exportüberschuss hätten, der deutsche Arbeiter 20 Mal mehr Exportüberschuss erarbeitet als der Chinese. Weil es einfach mal 20 Mal mehr Chinesen sind. Aber diese ganze Geschichte mit diesem Exportüberschuss, die hat einen riesigen Haken. Es gibt nämlich kein Konto, auf dem der verbucht ist. Es sind ja mittlerweile über 3.000 Milliarden Euro akkumuliert, was Deutschland seit 1971 an Außenhandelsüberschüssen akkumuliert hat. Hier sind wir wieder auf dem Jahr 1971, weil bis 1971 mussten nach dem System von Bretton Woods bestimmte Größenordnungen von Überschüssen oder Defiziten in Gold ausgeglichen werden. Und zwar direkt. Daher kommen unsere Goldreserven, ja, die in New York irgendwo sind, wenn sie überhaupt noch da sind. Ne? Aber jedenfalls diese berühmten 3000 Tonnen, die kommen aus dieser Zeit bis 71. Von 71 an ist kein Gramm mehr dazugekommen. Und ich habe im Jahr 2012 eine Korrespondenz mit der Bundesbank geführt, weil mir kein Mensch eine Antwort darauf geben konnte, auf die Frage, wo bitte sind unsere akkumulierten Außenhandelsüberschüsse verbucht? Auf welchem Konto liegen die? Dann hat man mir geantwortet, ja, lesen Sie die Statistik, lesen Sie die, lesen Sie das Buch. Habe ich gesagt, Entschuldigung, ich schreibe da selber Bücher. Ich möchte jetzt von Ihnen wissen, wo ist dieses verdammte Geld? Keine Antwort. Nach fünfmal hin und her, wir waren schon ziemlich grantig, habe ich dann die entscheidende Frage gestellt und habe gefragt, wäre es denn theoretisch möglich, dass wenn Deutschland jetzt theoretisch ein Außenhandelsdefizit erleidet, dass wir das dann mit unseren alten Überschüssen verrechnen können? Müsste ja eigentlich möglich sein. Muss ja irgendwo, sollte man denken. Die einzig klare Antwort, die ich kriegte von der Bundesbank jemals, war ganz kurz, nein. Das heißt, diese ganzen mehr als 3000 Milliarden Euro akkumulierter Außenhandelsüberschuss bis heute ist verschenkt. Der ist weg. Das kriegen wir nie wieder. Und ich sage hier mal ganz salopp, das sind für mich versteckte Reparationen aus dem Krieg. Das ist ein Raubzug, der gegen Deutschland gemacht wird. Und mit dieser CO2-Steuer geht das Ganze nochmal weiter auf eine ganz andere Ebene. Aber jedenfalls, wenn uns immer gesagt wird, toll, schon wieder neuer Außenhandelsrekord, wunderbar. Ne? Ich glaube, letztes Jahr waren es dann 274 Milliarden. Wunderbar. Müssen wir mal umrechnen auf den einzelnen Arbeitnehmer. Wie viel pro Monat, pro Arbeitnehmer das ist, wo in Deutschland Arbeit geleistet wird, wo in Deutschland niemand etwas davon hat, weil sie in Deutschland nicht verbraucht werden kann. Und es sind über 500 Euro pro Monat an Arbeitnehmer bei einer Annahme von 40 Millionen Arbeiten in Deutschland. Statistisch im Querschnitt. Das ist eine Riesenmenge Geld. Nur gibt es natürlich ein Problem. Wenn, ich sage schon sehr, sehr lange und mittlerweile stimmen mir viele Ökonomen zu, bin ich schon zu lang? Nee, geht noch einen Moment. In Deutschland müssten die unteren Lohngruppen, mit unteren Lohngruppen rede ich von Löhnen bis etwa 2.500 Euro, um etwa 30% ansteigen. Wenn wir Marktwirtschaft hätten, die wir ja lange nicht mehr haben, dann müsste es sowieso sein, dass in Deutschland unsere Exporte so lange teurer werden, das heißt also die Löhne so lange höher werden, bis unsere Außenhandelsbilanz auf Null ist. Natürlich müsste man dann auch gleichzeitig die Produktion etwas einschränken und solche Dinge. Das kann man tun, indem man die Arbeitszeiten wieder von 45 Stunden zurückmacht auf 35 oder weniger. Das ist alles möglich bei tollem Lohnausgleich. Überhaupt kein Problem, das wäre alles machbar. Aber wer ist denn der Profiteur von diesen 274 Milliarden des letzten Jahres? Es gibt zwei Länder, die sich ein andauerndes Außenhandelsdefizit leisten können. Das sind die USA und England. Weil die Geld drucken dürfen. Alle anderen dürfen es nicht. England ist viel mehr verschuldet als Griechenland. Aber Griechenland kann kein Geld drucken, weil sie im Euro sind. Immer im Kopf behalten. Und das, was hier mit Deutschland gemacht wird, das ist wirklich immer noch ein Raubzug. Der Fischer hat es auch schon mal gesagt. Hauptsache die Deutschen haben es nicht. Egal, was mit dem Geld passiert, Hauptsache die Deutschen haben es nicht. Und jetzt denken wir noch mal kurz an meinen Freund Churchill, ne, der gesagt hat, das Verbrechen der Deutschen ist, dass ihre Wirtschaftskraft zu stark ist. Und eben mit dem CO2, wo die Deutschen das Einzige jetzt hier anfangen, sich zu deindustrialisieren, wo ich eigentlich schon gerne salopp sage, das ist jetzt Frau Merkel, die den Morgentauplan endlich in die Tat umsetzt. Ne? Klasse, wie gesagt, wer so eine Kanzlerin hat, braucht keine Feinde mehr. Und jetzt danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, sehr gut.